Manchmal find ich mich wieder in Träumen tief und schwer. Leb noch in einer anderen Welt, so weit von hier und so lang schon her. Von hier und lang schon her.